Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Ich sitze hier gerade in einer wunderbar duftenden Backstube und bei mir ist der Philipp Waldhans. Servus, grüß dich. Hallo, grüß dich. Und, was machst du so? Ich bin Lebzelter. Lebzelter? Was macht bitte ein Lebzelter? Ja, backt Lebkuchen, erzeugt Lebkuchen. Backt Lebkuchen, das heißt, du bist ein spezialisierter Konditor, könnte man das sagen? Na, nicht wirklich, weil der Lebzelter eigentlich der Ursprung des Handwerks ist, weil ja der Lebzelter den als Rohstoff den Honig hat. Ja. Der Rohstoff ist ja einer der edelsten Rohstoffe. Ja, ja. Also von der Biene. Und das dadurch das älteste Süßungsmittel ist. Okay, das heißt ein Job mit Tradition. Ja, wir sind seit 1807 in Mödling ansässig. Also das ist nicht genau meine Familie, sondern ich habe das Ganze von meinem Großcousin übernommen, von der Familie Rachenzentner. Ja. Und die erzeugen Lebkuchen seit 1630, ja, seit 1807 in Mödling. Ja. Und seit wann produzierst du Lebkuchen? Seit dem Jahr 2010. 2010, ja. Weil ich habe 2011 habe ich dann den Betrieb übernommen. Davor habe ich meinem Cousin, also meinem Großcousin, dem Herbert, doch des Öfteren auch schon in der Backstube geholfen und über die Schulter geblickt. Auch schon als kleiner Junge das ein oder andere Mal erinnern gewesen. Ja, ja. Mit aber genascht. So wirklich mehr im naschenden und Lebkuchen-Essen-Zustand natürlich. Ja. Das heißt, man hat geholfen, aber damit die Ware gut wegkommt. Das heißt, was produzierst du denn alles? Lebkuchen ist ja schon mal breites Feld. Ja, also wir haben um die 48 verschiedenen Lebkuchensorten und ich bin halt ein reiner Lebzelter und ich mache nur Lebkuchen. Ja. Die mir überlieferten Familienrezepte, die werden weiterhin so gefertigt und teilweise ein bisschen erneuert. Mhm. Was kann ein Lebzelter noch? Also du sagst, du bist ein reiner Lebzelter. Gibt es da welche, die zusätzlich? Ja, also die meisten Lebzeltereien sind einfach mit den Jahren gewachsen und sind einfach mit der Konditorei verbunden und haben einfach mehr Konditorwaren und auch Lebkuchen oder sind Lebzelter und haben dann noch die Metproduktion dabei oder Kerzenproduktion. Ja, Honigwein und Wachskerzen. Das heißt, alles von einem Rohstoff. Genau. Entsprechend. Genau. Das heißt, du hast ein ganz schönes Sortiment von vielen, vielen alten Rezepten. Wie sind die überliefert worden? Wie hast du die bekommen? Der Großteil der Rezepte ist eigentlich mündlich überliefert. Mündlich überliefert. Der Großteil davon ist mündlich überliefert. Es gibt auch noch einige ältere Aufzeichnungen, die wir natürlich auch nach wie vor verwenden, aber der Großteil ist mündlich überliefert worden. Weil die Rezepte teilweise in dieser Korinth-Schrift. Das heißt, schwer lesbar, aber noch vorhanden. Ja, ich kann sie nicht lesen, mir wurde es übersetzt. Okay, so. Das heißt dann auflesbar übersetzt und gemacht wie früher. Genau. Das heißt, was hast du da ungefähr im Sortiment? Was sind die bestlaufenden Lebkuchen bei dir? Da würde ich eigentlich sagen, dass das saisonal abhängig ist. Ja. Also ich wäre jede Woche aufs Neue überrascht. Also die Klassiker sind natürlich immer die Lebkuchen mit Schokolade und die Lebkuchen mit Füllungen, mit so Ribisl oder Himbeergelee. Das sind immer und Marzipan, wobei diese Sorten im Sommer auch eher weniger gehen. Ja. Da gehen dann eher die nicht-schokoladigen Sorten. Das heißt so ein bisschen was Frischeres, Fruchtigeres. Ja, fruchtig, Orangenthaler, Mödlinger Früchte, Lebzelt mit Mandeln und Früchten. Ja, ja. Sehr saisonal abhängig und die Saison schlechthin für Lebkuchen ist ja der Advent. Genau, so ist es. Wie schaut der Dezember bei dir aus? Der Dezember schaut aus, dass wir jeden Tag im Lebkuchen stecken. Ja. Nein, wir fangen natürlich rechtzeitigst an zum Produzieren damit und haben dann doch einige Erfahrungswerte über die letzten Jahre gesammelt, wann wir mit welchen Sorten anfangen, damit der Lebkuchen nachher auch sozusagen frisch dem Kunden entgegenkommt. Also das heißt nicht, dass ich jetzt im Sommer für Weihnachten vorproduzieren kann, so ist es nicht. Sonst ist er hart. Unter anderem, oder wird einfach vom Geschmack her nicht so, wie ich den Lebkuchen haben will. Ja, der Lebkuchen ist eine Dauerbackware und ist auch lange Zeit haltbar. Ja. Aber wir fangen trotzdem ein bisschen später an. Mhm. Das heißt, ein bisschen zu dir. Wie bist du eigentlich Lebzelter geworden? Wie ist da dein Bildungsweg bis heute? Prinzipiell als kleiner Junge einfach in die Backstube hinein, immer hineingeguckt und ja, ein bisschen ja. zugeschaut sozusagen. Habe mich dann aber doch nachher eher für das Bekannte entschieden. Also sprich, ich habe eine Koch- und Restaurantfachmannlehre gemacht. Ja, ja. Damals. Also in der Küche geblieben. In der Küche geblieben, genau so ist es. Und dann einfach durch einen positiven Zufall wieder zum Süßen zurückgefunden. Ja. Und dann zur richtigen Zeit mit meinem Onkel gesprochen und dann hat das Ganze seinen schönen Lauf genommen. Ja. Ihr habt seit 2 Jahren ja wieder das Geschäftslokal. Ja, altes. Ja, unser ursprüngliches von damals. Da haben wir auch wunderbarerweise noch unsere Biedermeier-Möbeln, die damals im Geschäft gestanden sind, haben wir immer noch erhalten und die stehen jetzt wieder ursprünglich dort, wo sie eigentlich gestanden sind. Klassische Rezepte und klassische Möbel. Was wird in dem Geschäft angeboten? Lebkuchen jetzt selbstverständlich? Genau, also auch saisonal wechselnder Lebkuchen. Wir schauen immer, dass wir saisonalmäßig ein bisschen was anderes dabei haben. Ja, Anfang zu Weihnachten, dann Ostern, Muttertag und diese ganzen schönen Sachen. Ja, ja. Und unter anderem haben wir jetzt auch Met. Das Met-Sortiment wird jetzt ständig erweitert durch Imker, die ich kennenlerne und die Met brauen und ich selber auch gern Met trinke und deswegen schaue ich, dass ich da ein bisschen was mache. Und reine Bienenwachskerzen und ein schönes Sortiment von verschiedensten Blütenhoniken vom Erich Wieser, von dem ich auch meinen Backhonig herbeziehe. Das ist alles österreichischer Bienenhonig. Das heißt, du hast so deine fixen Imker, wo du deinen Rohstoff herkriegst. Ja, also meinen Backhonig habe ich von einem fixen Imker. Genau so ist es. Wie viel Honig verarbeitest du da so ungefähr pro Jahr? Das habe ich mir noch nie angeschaut. Viel wahrscheinlich. Ja, reichlich. Das heißt, in welchen Mengen kriegst du das angeliefert? Kriegst du da wirklich ein ganzes Fass gleich? Oder? Nein, in kleineren Einheiten, in Kübeln. Okay. Aber so einen ganzen Kübel Honig schon mal verarbeiten. Braucht man schon. Ja. Also mehr als Haushaltsgrößen auf jeden Fall. Ja, natürlich, auf alle Fälle. Wie schaut denn jetzt der Prozess aus, wenn du einen Lebkuchen backst? Das heißt, du hast deine Grundzutaten, du hast hier deine Backstube. Wie lange wird sowas ungefähr vorbereitet? Also es fängt prinzipiell damit an, dass wir also gekochte Honigteige haben und da ist es so, dass wir den Honig natürlich, der wird gekocht mit Weizentrockenmehl ausgemischt und dann wird das Ganze mal gereift und gelagert. Okay. Da hat jeder Lebzelter seine eigene Lagerzeit sozusagen. Das sind einfach Erfahrungswerte, auf die man da einfach zurückgreift. Und zu dem Ganzen kommt dann der Gewürzteig oder auch Triebteig dazu. Und von dem leiten sich dann alle anderen Rezepturen weiter ab. Okay, das heißt, man hat die Grundmasse und dann wird entsprechend den Grundteig und von dem aus wird entsprechend dann angepasst mit Gewürzen. Gewürzen und verschiedenen anderen Früchten. Andere Teige kommen teilweise auch noch ein bisschen dazu. Also es ist. Also mir ist direkt aufgefallen, wie ich reingekommen bin. Es riecht unheimlich gut. Riechst du das noch? Ja. Doch, wenn ich vom Urlaub oder so zurückkomme zwei, drei Tage nicht in der Backstube war, was halt nicht sehr oft vorkommt, dann merke ich es einfach schon wieder, diesen wunderbaren Duft. Aber wenn man das tagtäglich hat, wird man ein bisschen abgestumpft. Betriebsblindheit quasi. Ja. Ja, aber Kosten tust schon noch. Kosten tue ich fleißig. Ja, Qualitätskontrolle müssen wir schon machen. Ja, ja. Viele von deinen Lebkuchen sind jetzt nicht nur mit einem Schokoladenüberzug, sondern die sind ja richtig dekoriert. Das heißt, wie viel Feinarbeit läuft da hinein? Ja, also daher der Ablauf ja immer so ist, dass ich 2 Tage produziere, habe ich dann natürlich auch die restliche Woche Zeit zum Entverzieren, wo wir natürlich auch den klassischen Lebkuchenmann haben und Grußherzen und kleine Dankherzen. Und da natürlich auch kommen immer mehr Hochzeiten auf uns zu, dass wir so Tischkärtchen in Form von Herzen machen oder jetzt ganz toll neu mit Lederhose oder Dirndl in die Richtung. Und das auch mit verschiedensten Zuckerglasuren oben verzieren, dass das Ganze ein bisschen bunter wird, ein bisschen aufgeweckter wird. Das ist nicht nur das klassische Braun und dann der weiße Schriftzug drauf, sondern wirklich was Buntes, was auch ins Auge springt. Genau. Mhm. Ein bisschen mit der Zeit gehen sozusagen. Apropos, du hast deine klassischen Rezepte, du hast allerdings auch mittlerweile eigene. Ja, ich habe ein bisschen dazu angefangen. Das ist in der Hinsicht das Ausgereifte bis jetzt ist der Chili-Lebkuchen, also Chili. leicht feurig, scharfer Ja, Lebkuchen. ja. Da haben wir jetzt einmal ein Grundding im Programm sozusagen. Und da wird es sicherlich noch die ein oder andere ausgefallene Füllung dazu Ja, geben. also der neueste Zusatz für die Familienrezepte quasi. Ja, könnte man eigentlich so Wird aufbauen nachher, hoffentlich ja. bald, also wird hoffentlich in der Zukunft auch noch weiter gebacken entsprechend. Hoffentlich. Wie schaut das im Betrieb von dir jetzt aus? Das ist ja keine One-Man-Show. Du machst das ja nicht alleine. Zurzeit nicht mehr, nein. Ich habe jetzt seit Nicht mehr. kurzer Zeit eine Mitarbeiterin Ja. für den Verkauf und mein Bruder hilft mir sehr viel in der Backstube hinten eben. Sozusagen, wir sind in den letzten Jahren größer geworden. Wir wachsen an, wir wachsen an. Beim Dezember entsprechend werdet ihr quasi den ganzen Tag noch immer aber zu In dritt. der Weihnachtszeit ist es natürlich so, dass wir schon die ganze Familie hilft und natürlich Ja. auch die ein oder andere Aushilfe schon auch im Okay. Geschäft dazukommt, Dann wird das Team noch ein bisschen damit das Team größer. noch größer wird, Damit der wo natürlich Lebkuchenhunger gestillt wird. auch bei dieser ganzen Unterstützung es doch so ist, dass das rein handwerkliche und die wirklichen ausgefeilten Sachen natürlich schon Ja. alle ich mache. Okay, Also das heißt, das das hängt dann sind doch ein bisschen an dir. Es hängt schon sehr viel an mir. Wie schaut denn der typische Arbeitsalltag von einem Lebzelter aus? Das heißt, du stehst in der Früh auf, kommst her, was machst du dann? Ich trinke einen Kaffee, Ja, das ist mal wichtig. wasche mir die Hände und gehe in die Backstube. Ja, Ja. das ist der klassische Anfang sozusagen. Anfang der Woche ist immer Produktion, also da wird Ja. immer geschaut, wie es dem Teig geht, wie es ihm freut. Dann fangen wir an, werfen den Ofen an und fangen an zum Backen. Schauen auf unsere Erfahrungswerte, was wieder ansteht. Also das ist von Woche zu Woche einfach immer ein bisschen verschieden, ob irgendwelche Sonderanfertigungen vielleicht dazu kommen oder auch nicht, irgendwelche Herzwünsche oder so. Das muss man auch immer ein bisschen berücksichtigen in der Einteilung vom Teig, weil ich das halt schon ein Brechstück immer hergerichtet habe und anhand von diesem Stück halt schauen muss, dass ich genügend Ware wieder mache Okay. für die ganze Woche. Dann am zweiten Tag wird dann meistens alles gefüllt, zurechtgeschaut und dann wird nach wie vor händisch mit Schokolade getunkt bei mir. Also ich tunke alles mit Kuvertüre schön. Und so geht die Woche eigentlich dahin, so wie es sich halt immer ausgeht. Es ist immer die Frage, was gerade am Programm steht und welche Glasuren jetzt zu machen sind und Was gerade gebraucht wird. was Du gerade hast. gebraucht wird, was saisonal abhängig ist, was ins Sortiment kommt. Du hast Sonderwünsche erwähnt. Was gibt's da? Was möchten die Kunden von dir Besonderes? Besonders beliebt ist halt das Lebkuchenherz. Ja, Klassiker. Der Klassiker natürlich für den kleinen Liebesgruß oder als Dank für diverse Veranstaltungen oder als kleine Giveaways. Das wird immer gefragter. Das heißt, in welchen Dimensionen produzierst du das dann zum Beispiel? Was ist da der größte Auftrag gewesen, den du da gehabt hast? Der größte Auftrag waren bis jetzt so um die 200 Stück Herzen. Also Ah, doch. bleibt alles im Ja. überschaubaren Rahmen, Aber was man auch 200 kann. Stück für mich doch eine größere Stückzahl dann schon war. Ja, man kann auch zu dir gehen und sagen, ich möchte eines haben. Ja, genau so ist es. Das ist Von auch. 1 bis 200, das skaliert bei Genau. dir ungefähr. Wie schaut denn deine Küche aus? Was hast du an sich so an Geräten, die du verwendest? Also in meiner Backstube habe ich meine Teigknetmaschine, Ja. meine Tafel, auf der der Teig verarbeitet wird, meinen Schneidwalker, meinen Teigsäbel Ein und Säbel. das war's dann. Ja, meinen Das ist Teigsäbel. wirklich einfach ein großes Messer um Ein großes, riesengroße geschwungenes Mengen. Messer, mit dem man schön den Teig in Stücke schneiden kann. Und meine Ausstecher. Und das, Okay. Das ja. heißt, das sind quasi die Formen für die Lebkuchen dann entsprechend. Genau, für die ausgestochenen Sorten. Wie viele unterschiedliche hast du da? Puh, das kann man stückweise nicht sagen. Ich habe sie Betriebsgeheimnis. noch nicht, es sind so viele, dass ich sie nicht gezählt habe. Betriebsgeheimnis. Betriebsgeheimnis, ja. Was wird denn in Lebkuchen alles verarbeitet? Das heißt, in Honig als Süßung, es ist Roggenmehl drinnen meistens. Ja, es ist Honig drinnen, es ist Weizen, Roggenmehl. Kann man verschiedenste Gewürze rein. Und nachher kommen dann verschiedenste Früchte, kommen teilweise noch dazu, verschiedenste Marmeladefüllungen, verschiedenste Marzipanfüllungen. Quer durch die Bank sozusagen, quer durch die Bahn. Und die Würzmischung, es gibt ja auch eine eigene Würzmischung. Was enthält die eigentlich alles? Das sind die klassischen Lebkuchengewürze, die jeder für sich selber einfach hat, von Zimt, Kardamom, Pfeffer, Anis, ganz voran. Also da ist jeder Lebzelt auf seine Gewürze eingestellt, die er für seine Mischung hat. Deine eigene. Ja, selbstverständlich. Rantzentnermischung. Natürlich. Auch natürlich. Traditionell? Ja. Wobei wir mal nachgeschaut haben, das ursprünglichste Gewürzrezept, was wir gefunden haben, das ist es nicht mehr, weil einfach die Qualität der Gewürze in den letzten 100 Jahren, wie man es so schön sagen kann, sich einfach doch ein bisschen geändert hat und sie in einer viel besseren Qualität heutzutage teilweise zu bekommen sind. Okay, das heißt, der Rachenzentner hat es heute besser als damals. Was zumindest die Qualität seiner Gewürze ein bisschen Gewürze betrifft, angeht. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es so ist, ja. Es ist ja viel Arbeit, die du teilweise hast. Das heißt, wie lange stehst du da ungefähr in der Backstube an einem durchschnittlichen Tag? Jetzt mal Dezember ausgeschlossen, da nehme ich an, schläfst du vermutlich hier? Ja, gerade nicht. Ich darf nicht da schlafen. Nein. Die Ruhezeit von ein paar Stunden braucht man schon nachher. Okay. Aber durchschnittlich sind es dann auch 6 bis 8 Stunden, teilweise 10 Stunden. Also es kommt also immer drauf an, wie es gerade ist. Mhm. Zwischendurch muss man natürlich auch Sachen einkaufen, fahren, Sachen besorgen. Mhm. Zählt ja dann auch entsprechend. Also die Stunden dazu. Schaut man sich auch nicht an. Ich halte dich ein bisschen für einen Feinschmecker, bist du das? Ja, schon ein bisschen. Mhm. Das heißt, der Beruf prägt einen da auch im persönlichen Geschmack entsprechend. Ja. Gibt's irgendwelche Süßigkeiten, die du besonders magst? Die Süßigkeiten werden immer weniger. Man wird immer mehr zum Salzigen. Wenn man die ganze Zeit das Süße hat, wird man doch eher dann, dass man eher was Knuspriges, Salziges am Abend lieber hat oder ein bisschen was Fleischiges. Ja, ja. Bisschen einen Gegenpol und einen Ausgleich braucht man. Das ist. Aber wenn du was Süßes isst von deinen Eigenkreationen, irgendein Favorit dabei? Wechselkrapfen. Marzipan-Törtchen, das sind so die Klassiker, die ich als Kind schon geliebt habe. Die guten Geschichten. Das heißt, das ist auch ein bisschen Nostalgie für dich vermutlich. Ja. Ja. Wie schaut's eigentlich aus? Bist du mit anderen Lebzeltern oder mit Konditoren irgendwie in Kontakt? Gibt's da irgendwie einen Austausch? Gibt's da sowas wie eine Community? Nicht so zwingend, also ich habe schon Kontakt mit dem einen oder anderen Konditor und auch mit dem einen Lebzelt habe ich auch ein bisschen Kontakt, aber so richtig Community-mäßig eigentlich nicht. Das heißt, man kennt sich, aber es gibt jetzt nicht irgendwie sowas wie einen Austausch, was sind gute Lieferanten, wo kriegt man das zum Beispiel irgendwie her? Nicht zwingend, nein, würde ich jetzt nicht so sagen. Okay. Würde ich nicht so sagen. Du sitzt vor mir, so richtig, wie man sich eigentlich einen Konditor bzw. jetzt auch Lebzelter vorstellt. Das heißt, weiße Arbeitskleidung, richtig eine Kochhaube. Wie ist da deine Arbeitskleidung? Ja, es ist so die klassische Kochkleidung, würde ich eigentlich sagen. Das also schaut ja mittlerweile alle ziemlich einheitlich aus. Ja. Ich habe ein Foto gefunden von früher, vom Großvater, vom Herbert, seinem Vater. Ja. Da war es, ja, die blaue Schürze. Mhm. Die klassische blaue Schürze, eine weiße Bäckermütze und ein Hemd. Das heißt, hat sich auch Anzugshose dazu, Schwarz-Weiß-Foto, kann man jetzt nicht so viel sagen. Ja. Das heißt, hat sich auch nicht so viel wirklich geändert. Das ist klassische Baumwollkleidung. Genau. Mhm. Die darf dann auch mal entsprechend schmutzig werden. Sollte nicht, ja. Kann aber vorkommen. Darf. Ich habe heute mit der Schokolade gepatzt. Ja. Das kommt vor. Das ist Beweis, dass du was gearbeitet hast. Ja, das schon sind da. Die. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Lebzelter werden, wie wird man das eigentlich Gibt's da eine Art einzusteigen oder ist das? Es ist schwierig. Es ist, glaube ich, es wird wieder als Lehrberuf, glaube ich, jetzt wieder angeboten, aber es ist bei den Schokolädien dabei, aber es gehört irgendwie auch zu den Konditoren. Da kann ich nichts Konkretes dazu sagen. Ein Zwischending, weil du bist ja dann doch über einen anderen Weg dahin gekommen. Ja, ich bin über die Familie reingekommen. Mhm. Das andere ist, glaube ich, alles Konditorei oder so in die Richtung. Also Hauptsache, die Liebe und die Rezepte stimmen. Genau. Super, dann danke ich dir und ich werde jetzt noch einen von deinen köstlichen Lebkuchen futtern. Bitte, greif zu. Danke. Wenn ich beim Philipp arbeiten würde, wäre ich vermutlich mein eigener bester Kunde. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch auf iTunes und unterstützt mich auf patreon.com/vielzutun. In diesem Sinne, bis bald!